Bourdieu hat in seinen Texten nicht von Schichten gesprochen, sondern von sozialen Räumen. Und ich glaube, das passt ziemlich gut. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut wie eine Wohnung, in der die Zimmer durch Türen miteinander verbunden sind. Stellen wir uns vor, in jedem dieser Zimmer würde jeweils ein Tanz getanzt. Wir wachsen also in einem Zimmer auf und lernen dort zum Beispiel Salsa. Wir tragen Kleidung, die dazu passt. Die Leute, die wir kennen, tanzen ebenfalls Salsa. Die Schritte beherrschen wir. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem wir durch eine der Türen gehen, weil eine Ausbildung bevorsteht, eine neue Liebe beginnt, ein Job verloren geht. Manche Türen sind offen. Durch manche Türen wird man von den anderen Salsa-Tänzern geradezu hinausgedrängt, weil man vielleicht einen falschen Schritt gemacht hat oder weil nicht für alle Platz ist. Und manche Türen haben Schlösser, für die man erst den Code herausfinden muss. Anklopfen, sich durchfragen. Da hinter jeder Tür eine andere Musik spielt, muss man einen neuen Tanz lernen. Sich ein neues Outfit zulegen. Das neue Outfit kostet Geld, natürlich. Geld sollte man haben, um nicht blöd am Rand rumzustehen, ohne Tanzpartner und ohne Getränk.